Ich habe hier schon seit einigen Minuten das Zitat von Walter Benjamin an die Wand geworfen, das nicht direkt mit meinem Thema zu tun hat, aber das mein Einstieg in das Thema sein soll. Also aus dem fragmentgebliebenen Text über den Begriff der Geschichte 1940 verfasst, kurz bevor sich Walter Benjamin auf der Flucht vor den deutschen Nazis das Leben genommen hat. Und darin hat er geschrieben, dass nichts die deutsche Arbeiterschaft in dem Grade korrumpiert hat, wie die Meinung, sie schwimme mit dem Strom. Und wie ihr schon lesen könnt, oder ihr und sie lesen könnt, war die Grundlage für diese Überzeugung aus der Sicht von Walter Benjamin das Bild, das sich das organisierte Proletariat seit dem 19. Jahrhundert von der Arbeit gemacht hat. Und ich glaube, Walter Benjamin hat damit einen wirklich zentralen Punkt benannt. Also, er schrieb über den Begriff der Geschichte, das Gotha-Programm von 1875 trägt bereits Spuren der Verwirrung an sich. Es definiert die Arbeit als die Quelle alles Reichtums und aller Kultur. Böses ahnend entgegnete Marx darauf, dass der Mensch, der kein anderes Eigentum besitzt als seine Arbeitskraft, Zitat, der Sklave der anderen Menschen sein muss, die sich zu Eigentümern gemacht haben. Also Zitat Marx in Walter Benjamin. Und Walter Benjamin weiter, unbeachtet dessen, also unbeachtet dieser Kritik, die Marx formuliert hat, greift die Konvulsion weiter um sich und bald darauf verkündet Josef Dietzgen, ein sozialistischer Journalist und Publizist, Zitat, Arbeit heißt der Heiland der neueren Zeit, in der Verbesserung der Arbeit besteht das Reichtum, der jetzt vollbringen kann, was bisher kein Erlöser vollbracht hat. Ich weiß, dass Walter Benjamin kein einfacher Autor ist. Ich weiß auch, dass selbst diese Aussagen erstmal sperrig klingen. Ich will versuchen, in den nächsten 60 Minuten mich langsam wieder diesem Zitat anzunähern und ein bisschen hoffentlich etwas leichter eingängig zu beschreiben, was damit gemeint sein könnte. Um das vielleicht schon mal kurz mit dem Thema zu verknüpfen, die Ideen, die Bilder, die Vorstellungen, die über Arbeit existiert haben, korrespondieren natürlich logischerweise mit dem Bild, das man sich vom Kapitalismus macht, mit dem Bild, das man sich vom Kapital macht. Und diese zentralen Fragen haben wiederum mit anderen großen Fragen zu tun, nämlich inwieweit der Nationalsozialismus eigentlich eine, in welchem Sinne auch immer, antikapitalistische Bewegung gewesen ist, inwieweit also die Selbstbezeichnung der NSDAP als eine nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei einfach nur gelogen war oder inwieweit es doch etwas beschrieben hat, was als Vorstellung existent war und vielleicht auch immer noch existent ist. Ich will erstmal nur Fragen benennen jetzt. Und egal, wie man diese Fragen beantwortet, hängt das auch mit der Frage zusammen, wie konnte die NSDAP die antikapitalistische Sehnsucht des deutschen Volkes ausnutzen, wie das der bekannte Nationalsozialist Georg Strasser 1932 in einer Reichstagsrede ausgedrückt hat. Also der sprach von der antikapitalistischen Sehnsucht des deutschen Volkes. Und wenn ich diese Fragen aufwerfe, dann rechne ich eigentlich mit der Reaktion, dass Leute sagen, aber Moment mal, das ist doch ganz einfach. Also Überwindungskapitalismus heißt Aufhebung des Privatbesitzes, Verstaatlichung bzw. Vergemeinschaftung der Produktionsmittel und weitere Schlagworte. Und zu der Zeit, um die es heute Abend gehen soll, Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre, also die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in der Weimarer Republik, da stand für diese ganzen Vorstellungen, die man sich machte von einer Gesellschaft, die den Kapitalismus überwunden hat, natürlich diese Sowjetunion Pate mit der Planwirtschaft, dem Versprechen, einen Arbeiterstaat geschaffen zu haben, in dem es keine ökonomischen Krisen mehr gäbe und in dem alle Menschen Arbeit hätten. Und ich möchte demgegenüber die Kritik eines Marxisten stellen, nämlich Moshe Postone. Und der hat in seiner unbedingt lesenswerten neuen Marx-Lektüre unter dem Titel Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft diese Form, diese alte Form der Idee des Sozialismus folgendermaßen beschrieben, und das ist dann die, die er selber kritisiert. Also Zitat aus seinem Buch Zeit, Arbeit und gesellschaftliche Herrschaft. Sozialismus wird als neue Form verstanden, dieselbe vom Kapitalismus hervorgebrachte industrielle Produktionsweise politisch zu administrieren und ökonomisch zu regulieren. Er wird gedacht als eine gesellschaftliche Form der Distribution, die nicht nur gerechter, sondern der Industrieproduktion auch adäquater sei. Das ist also die alte Vorstellung von Sozialismus, die Postone in seinem Buch kritisieren will. Denn Postones eigene Position läuft letztlich fast auf das Gegenteil hinaus. Für ihn schließt die Überwindung des Kapitalismus auch die Überwindung der im Kapitalismus geschaffenen Form der Arbeit, der proletarischen Arbeit, mit ein. Also seine eigene Auffassung einer nachkapitalistischen Gesellschaft oder eben Sozialismus nach Marx, so schreibt Postone, Sozialismus schließt nach Marx auch eine andere Produktionsweise ein, eine, die nicht als wesentlich auf menschlicher Arbeit basierende Metamaschine organisiert ist, und deshalb würde sie neue Formen individueller Arbeit und Tätigkeit ermöglichen, die inhaltsreicher und befriedigender wären, sowie ein anderes Verhältnis der Arbeit zu anderen Bereichen des Lebens. Und an anderer Stelle in diesem Buch schreibt Postone nochmal grundlegend, somit ist die entscheidende Frage des Sozialismus nicht die, ob eine Kapitalistenklasse, sondern die, ob das Proletariat noch existiert. Und an diesem Punkt ist spätestens offensichtlich, dass das im diametralen Gegensatz steht zu dem, was man Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre in der Sowjetunion sehen kann. Also einem Staat, der sich selber als Arbeiterstaat definierte und der es als seine Hauptaufgabe ansah, alle Menschen gleichberechtigt zu Arbeiterinnen und Arbeitern zu machen oder zu Bäuerinnen und Bauern. Und ich glaube, das hat zentral zu tun mit der Rezeption des Nationalsozialismus in der Arbeiterinnenbewegung. Ich muss auch gleich vorweg schieben, was ich heute Abend nicht machen werde. Was ich nämlich nicht machen werde, ist mich in die regalmeterlange geschichtswissenschaftliche Diskussion einzureihen, ob, wann, vor 1933, was die KPD oder die SPD besser hätte machen können. Also wer sich dafür interessiert, da gibt es reihenweise Bücher oder reihenweise Diskussionsbeiträge. Ich werde kurz zwei, drei Positionen daraus vorstellen, aber dann möchte ich mich einem anderen Thema widmen, was mit diesem Thema zu tun hat, nämlich was ist eigentlich Sozialismus und was ist Arbeit und inwiefern ist der Nationalsozialismus eine Art Sozialismus oder nicht. Aber um vielleicht doch nochmal kurz was zu dieser Debatte zu sagen, es gibt den Klassiker von Karl Dietrich Bracher, die Auflösung der Weimarer Republik, und darin schreibt Bracher über die SPD, sie hätte sich, Zitat, aus Konkurrenzfurcht vor der radikal-sozialistischen wie nationalistischen Propaganda der Kommunisten und aus Sorge um den Bestand der Demokratie bewegungsunfähig gemacht. Zitat weiter, die größte Partei der Republik war 1930 in der Tat endgültig in die Defensive gedrängt. Sie hat auch keinen ernsthaften Versuch unternommen, sich durch eigene Initiative und interparteiliche Strategie noch einmal aktiv in die Geschichte der Weimarer Republik einzuschalten. Also seit 1930 von der SPD letztlich keine Gegenstrategie mehr, sondern nur noch hilflose Versuche, etwas zu retten, was vielleicht nicht mehr zu retten war. Und die KPD wird, was diese Phase angeht, also die letzten 5 Jahre der Weimarer Republik, ohnehin in der Geschichtswissenschaft kaum ernst genommen. Also mit der Stalinisierung, das heißt der Unterordnung unter Moskau und unter Stalin, und der These vom Sozialfaschismus, also der Auffassung, dass die SPD letztlich das der Hauptfeind zu sein habe, das wird von den meisten Historikerinnen und Historikern vom Tisch gewischt. Bracher schreibt ganz lapidar, für diese Partei, also die KPD, war alles faschistisch, was nicht ihr Signum trug. Wer sich wirklich mit solchen Debatten beschäftigen möchte, dem würde ich Bücher empfehlen, in denen auch die Diskussion unter den Leuten etwas abgebildet sind. Also es gibt ja teilweise Tagungsbände, wo Diskussionen mit abgedruckt sind, wie der Band Die deutsche Staatskrise 1930 bis 1933, Handlungsspielräume und Alternativen von Anfang der 90er Jahre. Und da sind sich fast alle einig, dass die KPD sowieso nicht bei Verstand gewesen ist und die SPD nichts anderes machen konnte als das, was sie gemacht hat. Und so schließt der Historiker Joachim Petzold die Diskussion mit folgender Klage ab: Es bedrückt mich, wenn im Verlauf unseres Kolloquiums sich immer mehr der Eindruck verdichtet, es war im Grunde alles aussichtslos und unabänderlich. Nach meiner Überzeugung handeln wir Historiker nicht richtig, wenn wir uns im Fatalismus üben und nicht wenigstens die Möglichkeiten für politische Alternativentscheidungen deutlich machen. Also das ist gewissermaßen der Blick der Geschichtswissenschaft. Und die Leute innerhalb der Geschichtswissenschaft, zum Teil jedenfalls, oder die, die aus der politischen Linken kommen, wollen natürlich genau solche Optionen nochmal haben, auch rückblickend. Und was man immer wieder lesen kann, ist die Klage darüber, dass die beiden Arbeiterparteien im Kampf gegen den Nationalsozialismus nicht zusammen gehandelt hätten. Also, dass zwischen KPD und SPD diese Feindschaft bestanden hat, die es unmöglich machte, gemeinsam gegen die Nazis vorzugehen. Das kann man beklagen, aber in dieser Klage wird die komplette Geschichte dieser beiden Parteien ignoriert. Es gibt einfach zu viele Punkte in der jüngeren Geschichte dieser beiden Parteien, wenn man sich jetzt mit dem Ende der Weimarer Republik beschäftigt, die das fast unmöglich gemacht haben, dass daraus irgendwie eine tiefergehende Zusammenarbeit hätte entstehen können. Also die Zustimmung der SPD zu den Kriegskrediten am Beginn des Ersten Weltkriegs, woraufhin sich letztlich die Strömung abgekoppelt hat, aus der die KPD hervorgegangen ist. Die Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg unter Gustav Noske, also ich sage jetzt nur so die Schlagworte, die man in jedem Geschichtsbuch finden kann. Der Berliner Blutmai mit über 20 Toten, wofür wiederum ein sozialdemokratischer Innenminister zuständig war. Und es gab natürlich jenseits von solchen Ereignissen auch auf theoretischer Ebene grundsätzliche Differenzen, also zwischen einer Partei wie der SPD, die eine Reform der Gesellschaft mit dem Endziel einer sozialistischen Gesellschaft vertreten hat, und einer KPD, die auf einen revolutionären Umbruch gesetzt hat. Das sind Sachen, die sich schlecht miteinander in Einklang bringen lassen. Und ich habe im Titel für den Vortrag heute Abend zwei quasi Vorwürfe zitiert, nämlich die SPD warf der KPD vor, dass sie Kommunazis sind. Nicht so oft, aber diesen Vorwurf gab es. Ich werde noch auf ihn zu sprechen kommen. Und die KPD hat ständig vom Sozialfaschismus gesprochen. Und in gewisser Weise haben beide auf ihre Weise recht. Also nicht so, dass ich das jetzt als Sichtweise unbedingt vertreten würde, aber aus der Sicht der jeweiligen Partei ist es berechtigt, denn die SPD hat sich schützend vor die Weimarer Republik gestellt und die Weimarer Republik hatte ein Justizsystem, das, um es harmlos auszudrücken, auf dem rechten Auge blind war. Eine Situation, die uns vielleicht auch in der Gegenwart nicht ganz neu ist oder nicht ganz unvertraut ist. Und wiederum, die KPD wollte diese Republik überwinden, hat aber nicht immer einem Slogan gefolgt, der in den 20er Jahren geprägt wurde und den man bis heute kennt, nämlich der Parole: Schlagt die Faschisten, wo ihr sie trefft. Das wäre zu kurz. Die KPD hat das nicht immer gemacht, sondern es gab merkwürdige Formen von Zusammentreffen, über die ich heute Abend auch noch sprechen werde. Und ich muss noch etwas einschränkend sagen, denn ganz tatsächlich, das hier ist meine Promotionsarbeit, meine Doktorarbeit, und ich glaube, ich kann sagen, dass ich jedenfalls die Tageszeitung der KPD, die Rote Fahne, ganz gut kenne. Ich glaube auch, dass ich in meiner Diss einige Sachen herausgearbeitet habe, die ein bisschen die Forschung verändert haben, gerade auch was die Auseinandersetzung mit NSDAP angeht. Und insofern wird im Folgenden ein Ungleichgewicht bestehen, denn das kann ich für die SPD nicht sagen. Ich habe mich nicht intensiv mit dem Vorwärts, mit der Tageszeitung der SPD beschäftigt, und ich glaube, das wäre aber genau nötig, wenn man sich die Rezeption des Faschismus anguckt. Ich kann aber nur auf die bestehende Forschung zurückgreifen. Und meine Erfahrung, als ich an dieser Diss gearbeitet habe, ist, dass das, was man aus den großen Texten lesen kann, sich nicht unbedingt in der Tagespolitik eins zu eins wiederfindet. Und deswegen würde ich es wichtig finden, dass man eben genau auf so eine, in so eine Tageszeitung auch mal einen Blick wirft und da sich das anguckt, wie das im Alltag jeden Tag von Neuem versucht wurde zu analysieren. Also hier würde ich sagen, besteht noch eine Forschungslücke. Ich muss allerdings vielleicht auch warnen davor, wenn man sich so kritisch mit der SPD beschäftigen möchte, dann sollte man sich genauer auswählen, bei welchen Stiftungen man sich um ein Stipendium bewirbt. Also SPD ist schon auch eine starke Partei nach wie vor und es wird auch im Wissenschaftsbereich da ein bisschen versucht, Leute auf den richtigen Pfad zu bringen. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Okay, was ich reizvoll finde, und das ist das, wie jetzt mein eigentlicher Vortrag, der jetzt beginnt, was ich reizvoll finde, ist, sich die Auseinandersetzung anzugucken, die unmittelbar im Rückblick passiert, also gegen Ende des Zweiten Weltkrieges. Und dafür habe ich ein paar Beispiele zusammengetragen. Also um die Leute erstmal vorzustellen, die erste Frau, die ich heute Abend zitieren möchte, Lore Seligmann, ich glaube, sie ist unter diesem Namen kaum bekannt, die ist 1927 als 18-Jährige der KPD beigetreten und zwei Jahre später in die SPD gewechselt. Und 1933 ist sie aus Deutschland geflohen als antifaschistische Linke und als die Tochter eines Rabbiners. Sie ist nach Großbritannien gegangen und dort hat sie ihren Namen in Evelyn Anderson geändert und unter diesem Namen ist sie, glaube ich, auch der Nachwelt bekannter, denn sie hat 1945 erstmals ihre Geschichte der Arbeiterbewegung unter dem Titel Hammer oder Amboss veröffentlicht und zieht darin Lehren aus der, wie sie schreibt, Vernichtung der Arbeiterbewegung. Und eine der Lehren sei, dass die deutsche Arbeiterbewegung den echten Patriotismus vernachlässigt habe. In dieser Frage versagte die Arbeiterbewegung wie in so manchen anderen, schreibt Evelyn Anderson, sie gestattete den nationalistischen Feinden, ihre reaktionäre Innenpolitik und aggressive Außenpolitik als deutschen Patriotismus zu bemänteln. Und ihre Antwort darauf ist, genau den Patriotismus, den hätten die beiden linken Parteien, also die KPD oder die SPD, besetzen müssen. Und zu dieser Position, das ist vielleicht auch nicht überraschend, gab es aus den Reihen ehemaliger KPD-Mitglieder auch entschiedenen Widerspruch. In seinen 1944 verfassten Notizen German Communists ging Karl Retzlaff, bis 1933 Mitglied der KPD und wie Evelyn Anderson nach England geflohen, mit seiner eigenen Partei scharf ins Gericht. Für Retzlaff war genau der Nationalismus der KPD ein schwerwiegendes Problem und ein gewaltiger Fehler gewesen. Die Köpfe der Kommunistischen Internationale hätten beschlossen, Zitat, die Masse der deutschen Arbeiter über ihre nationalistischen Instinkte an sich zu binden. Sie rechneten fest damit, dass die deutschen Massen eher einem Führer folgen würden, der ihren Nationalismus positiv berücksichtigt, als einem, der dagegen ankämpft. Das Ergebnis der nationalistischen Propaganda der deutschen Kommunisten war jedoch nur die Stärkung des Nationalismus der Masse der deutschen Arbeiter. Und eine solche Kritik gab es nicht erst gegen Ende des Zweiten Weltkrieges. Bereits 1932 zitierte Franz Pfemfert, ein Rätekommunist, der die KPD mitbegründet hatte, sie aber bereits 1920 wieder verlassen hatte, weil er eben Rätekommunist war und nichts mit dem Parlamentarismus anfangen konnte und auch mit einigen anderen Sachen nichts anfangen konnte. Der zitierte in seiner Zeitschrift Die Aktion Überschriften und Artikel aus dem Vorwärts, dem Organ der SPD, und aus der Roten Fahne, dem Organ der KPD, und kommentierte unter dem Titel Der Nationalistenzirkus: Die Vorwärtsherrschaften werden den Dank vom Hause Hindenburg schnell vergessen, werden die Oppositionswalze bald beiseite legen und nur eine Sehnsucht kennen, nationalistischer als die nationalistischen. Hündischer als ein Hund, dem Ausbeutersystem zu helfen gegen die soziale Revolution. Und nachdem Pfemfert in diesem Artikel aus der Tageszeitung der KPD Überschriften wie Der Führer Thälmann spricht oder 13 Jahre Versklavung des werktätigen deutschen Volkes oder auch den Titel des aktuellen Parteiprogramms der KPD, nämlich die Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes, aufgeführt hatte, kommentiert Pfemfert sehr scharf: Und das nennt sich Internationale Revolutionäre Partei. Und das soll dem Nationalismus im Proletariat entgegenwirken. Und diese Kritik hat Pfemfert nicht erst Ende der 30er Jahre formuliert, sondern bereits während des Ersten Weltkriegs hat er eine kleine Gruppierung ins Leben gerufen mit dem Namen Antinationale Sozialistenpartei. Und seine Position war schon damals, dass Internationalismus allein nicht reicht, man müsse gegen den Nationalismus kämpfen, der bereits im Proletariat vorhanden sei. Und dabei berief sich Pfemfert auf niemanden Geringeren als Rosa Luxemburg, die noch vor dem Ersten Weltkrieg der Forderung nach einem Selbstbestimmungsrecht der Nationen, auf das sich die Zweite Internationale im 19. Jahrhundert verständigt hatte. Rosa Luxemburg hielt diesem Konzept des Selbstbestimmungsrechts der Nationen kritisch entgegen. Zitat: Die Sozialdemokratie ist also nicht zur Verwirklichung eines Selbstbestimmungsrechts der Nationen berufen, sondern des Selbstbestimmungsrechts der arbeitenden Klasse, der ausgebeuteten und unterdrückten Klasse des Proletariats. Und also, um nochmal deutlich zu machen, dass Luxemburg diese Position nicht einmal vertreten hat, sondern quasi bis an ihr Lebensende. 1918 schreibt sie einen Text zur russischen Revolution. Das ist der Text, aus dem das berühmte Zitat "Die Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden" stammt. Und darin kritisiert sie die Bolschewiki in Russland. Sie hätten, Zitat, durch die dröhnende nationalistische Phraseologie das Proletariat verwirrt und der Demagogie der bürgerlichen Klassen ausgeliefert. Und um auch noch ein anderes Thema, auf das ich heute Abend noch ein, zwei Mal zu sprechen komme, schon mal anzureißen: In einem etwas weniger bekannten Text kritisierte Luxemburg bereits 1910 den Zusammenhang zwischen einem linken Nationalismus und Antisemitismus. Über die zweite polnische Sozialdemokratische Partei, die PPS, neben Luxemburgs eigener Partei, der SDKPIL. Diese Partei, die PPS, machte die Wiederherstellung Polens zur Bedingung des Sozialismus. Über diese Partei schrieb Luxemburg: Man könne, Zitat, kein Sozialnationalist sein, ohne Antisemit zu sein. Und dann ging ihr Argument ging weiter: Der entfesselte Nationalismus in einer Fraktion des PPS bringe die Pestflut des Antisemitismus mit sich, die überall auf der Welt mit dem Nationalismus einhergeht. Also, es gab innerhalb der kommunistischen Linken schon lange eine Kritik des Nationalismus und auch eine Kritik des Antisemitismus. Und ich werde darauf heute Abend noch mal wieder eingehen. Ich möchte nur jetzt schon mal festhalten, dass diese Probleme mit einem tiefer liegenden Frage oder mit einem tiefer liegenden Komplex zusammenhängen, wie man sich nämlich die Befreiung der Gesellschaft vom Kapital und vom Kapitalismus vorstellt. Und was bemerkenswert ist, wenn man historische Darstellungen über die Weimarer Republik liest, ist, dass viele linke Historikerinnen oder auch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen davon ausgehen, dass es irgendwie eine antikapitalistische oder sozialistische Stimmung Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre gegeben hat. Und Evelyn Anderson, sie, steht mit der Haltung, dass die linken Parteien es vor 1933 versäumt hätten, die Massen an sich zu binden, steht sie nicht allein. Was ungewöhnlich ist, ist, dass sie das an dem fehlenden Patriotismus deutlich macht. Aber das andere findet man in bekannteren Büchern. Ein relativ bekannter linker Historiker ist Arthur Rosenberg. Rosenberg war bis 1927 ein prominentes Mitglied der KPD, er saß im Reichstag, war einer der Hauptredner der Partei. Und 1927 hat er dann die Partei wegen der Vormacht Moskaus verlassen und hat seine Austrittserklärung ausgerechnet in der Tageszeitung der SPD veröffentlicht, im Vorwärts. Heute kennt man Rosenberg vornehmlich als Historiker. Er hat mehrere Bücher geschrieben, eins davon ist die Geschichte der Weimarer Republik. Und die schrieb er, diese historische Darstellung schrieb er Mitte der 30er Jahre, und da schrieb er rückblickend: In den Jahren 1929 und 1930 waren in Deutschland, genauso wie 1923, alle Elemente einer großen Volksrevolution gegen das herrschende System vorhanden. Und ein paar Seiten weiter heißt es dann: Hinter all dem lauten Schimpfen auf das System steckte ein echter Volkshass auf den kapitalistischen Staat. Nur weil die Sozialisten nicht fähig waren, sich an die Spitze der verzweifelnden Massen zu stellen, konnte die Gegenrevolution diese Bewegung ausnutzen. Und weiter, zur NSDAP strömten viele Tausende von ehrlichen Sozialisten, weil sie hofften, Hitler werde das verwirklichen, woran die marxistischen Parteien gescheitert waren. Das sind, wenn man nicht den Kontext hört, Diagnosen, die man auch in der Gegenwart hört. Also mit einem etwas anderen Vokabular. Man muss die Sorgen der Massen ernst nehmen. Es gibt auch ein Gefühl, dass es den Leuten schlechter geht und so weiter. Es gibt auch eine bestimmte Stimmung, die man aufgreifen müsste. Und an dem Grundgedanken, der darin formuliert ist, nämlich dass eine antifaschistische Linke oder antifaschistische Parteien versuchen sollten, Menschen zu gewinnen, die zur Gegenseite, zur Gegenrevolution, wie Rosenberg schrieb, strömen, ist an sich nichts falsch. Aber die Sprache, in der Rosenberg das formuliert, verrät, wo der Haken ist oder wo er zumindest sein könnte. Er spricht von Volksrevolution, von dem System, von Volkshass. Und damit sind wir dann doch wieder relativ dicht dran an der Diagnose von Evelyn Anderson, die den fehlenden Patriotismus eingeklagt hat. Und eine solche Sichtweise ist weit verbreitet und sie ist natürlich für eine politische Linke auch attraktiv, denn sie tut so, als hätte man die Massen bereits auf der eigenen Seite und müsse es ihnen nur noch sagen. Also eine etwas Anwandlung von dem Bibelzitat, die Wählerinnen und Wähler, die zur Rechten strömen, wissen nicht, was sie tun. Und diese Einschätzung ist nicht neu, die ist ganz alt. Die gab es nämlich zu der Zeit auch schon. Damit bin ich bei der KPD Anfang der 30er Jahre. 1930 ging das Politbüro des Zentralkomitees der KPD davon aus, dass sich die breiten Massen der Werktätigen bald von der NSDAP distanzieren würden. Also unmittelbar nach den großen Wahlerfolgen der NSDAP geht die KPD davon aus, das ist hier ein kurzer Spuk. Und deswegen sei es auch besonders wichtig, zwischen der werktätigen Gefolgschaft einerseits und der NSDAP-Führung andererseits klar zu unterscheiden, wie das Politbüro in seiner Resolution über den Kampf gegen den Faschismus formulierte. Zitat, die beginnende Zersetzung unter der werktätigen Gefolgschaft der faschistischen Bewegung, die zweifellos zunimmt, macht eine Differenzierung zwischen den faschistischen Führern und den irregeführten Massen ihrer Anhänger notwendig. Walter Ulbricht, Politbüro-Vorsitzende für Berlin und Brandenburg, gab sich zu der gleichen Zeit überzeugt, dass die NSDAP ihr arbeiterfeindliches Programm gerade dann offenbaren müsse, wenn sie bei den Wahlen erfolgreich sei. Zitat Ulbricht, je mehr die NSDAP an die Futterkrippe kommt und der Hauptkampf zwischen der NSDAP und SPD geht in der Tat um die Futterkrippe, umso klarer muss sie ihr arbeiterfeindliches Programm enthüllen. Und weiter Ulbricht, die objektiven Bedingungen für die Loslösung der Arbeiter von der NSDAP im Sommer 1930 seien deshalb besonders günstig und erfordern, dass wir in allen Versammlungen der NSDAP auftreten. Und das hat Ulbricht auch tatsächlich gemacht. Er ist bei der NSDAP auf Versammlungen aufgetreten und auch andere Köpfe der KPD haben das gemacht. Und bei der SPD findet man das vor allen Dingen im Rückblick. Da habe ich das nämlich gefunden in einer historiografischen Darstellung von Wolfram Pieter, der sich Anfang der 90er Jahre mit der Auseinandersetzung der SPD mit der NSDAP zur Zeit der Wahlrepublik beschäftigt hat. Der schreibt in seinem Buch, die Wähler der NSDAP, das wichtigste politische Kapital dieser Bewegung, waren nämlich in ihrer Mehrzahl keine fanatischen Nationalsozialisten. Weniger aus ideologischer Nähe zum nationalsozialistischen Gedankengut als aus Unzufriedenheit mit den bestehenden Verhältnissen votierten Millionen von Wählern für die NSDAP. Und wenn man das glaubt, dass der Nationalismus der NSDAP oder auch der Judenhass der NSDAP eigentlich die Leute nicht gelockt hat, sondern etwas anderes, dann hat man ja wiederum ein bestimmtes Bild von der NSDAP selbst oder von dem, was die nationalsozialistische Bewegung ausmacht. Das noch nicht. Über die Anfänge der NSDAP schrieb wiederum Arthur Rosenberg, den ich ja bereits zitiert habe, Mitte der 30er Jahre in seiner Geschichte der Weimarer Republik, Zitat: Bei der Gründung der Nationalsozialistischen Partei im Jahre 1920 hatten sich mit den üblichen völkischen Akademikern und Freikorpsleuten auch aufrichtige Sozialisten vereinigt. Das waren Männer, die wirklich in Deutschland den Sozialismus wollten, die aber in der SPD den Verbündeten des liberalen Kapitalismus sahen und in der KPD eine Agentur des russischen Staates. Und für Rosenberg enthielt das ursprüngliche Programm der NSDAP von 1920 durchaus eine Art sozialistischen Kern. Zitat: Verstaatlichung der Trusts, die Abschaffung des arbeits- und mühelosen Einkommens, die Brechung der Zinsknechtschaft, die sofortige Kommunalisierung der Großwarenhäuser und so weiter. Und der Historiker Peter, den ich davor zitiert habe, der wirft der SPD im Rückblick vor, dass sie sich beim Thema der Arbeitsbeschaffung durch ihre, Zitat, marxistische Auffassung selbst blockiert habe und sieht die NSDAP deswegen als Profiteurin, die sich, Zitat, zur Basis eines groß aufgemachten Arbeitsbeschaffungsprogramms machte, das zum Wahlerfolg der NSDAP am 31. Juli 1932 nicht unmaßgeblich beitrug. Also die linke Arbeiterpartei SPD schafft es nicht, ein Arbeitsbeschaffungsprogramm vernünftig zu vertreten. Das schafft die NSDAP und deswegen hat sie Erfolg. Da sind wir dann wieder bei den zugrunde liegenden Bildern von Arbeit und Kapital und der Überwindung des Kapitals. Und die KPD sah das 1930 ganz ähnlich. Überschriften in ihrer Tageszeitung Die Rote Fahne priesen die Sowjetunion mit Überschriften an wie: In der Sowjetunion 7-Stunden-Tag, keine Arbeitslosigkeit. Oder: Sowjetmacht schafft Brot und Arbeit. Und ein Bildband zweier Kommunisten, der 1931 erschien, versprach bereits im Titel: Der Staat ohne Arbeitslose. 3 Jahre, 5-Jahresplan. Und wenn das die Sowjetunion so attraktiv macht, dann stellt sie die Frage: Hat nicht etwas Ähnliches die NSDAP für Deutschland auch versprochen? Keine Arbeitslosigkeit mehr, Arbeit für alle, Brot und Lohn. Und damit sind wir wieder bei den Fragen: Was ist das jetzt Sozialismus oder ist das noch nicht Sozialismus? Was könnte daran Sozialismus sein? Und wieso glauben dann Leute, wenn es kein Sozialismus ist, dass es Sozialismus ist? Zu behaupten, dass allein das die NSDAP attraktiv gemacht hat und dass der Nationalismus keine Rolle gespielt hat oder dass der Antisemitismus keine Rolle gespielt hat, ist auch nicht ganz ehrlich. Denn wenn man das vertritt, dann muss man gleichzeitig zur Kenntnis nehmen, dass dem eine Sache entschieden widerspricht. Wenn es allein sozialpolitische Forderungen gewesen wären, die die NSDAP attraktiv gemacht haben, wieso hat dann die KPD 1930 ihr Wahlprogramm betitelt Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes? Also das ist nun wirklich bereits vom Titel offen nationalistisch oder beruft sich offen auf die nationale Befreiung. Wenn man gerade denkt, dass das eigentlich nicht das ist, gewesen ist, was die NSDAP attraktiv gemacht hat, wieso versucht dann die KPD genau diesen Punkt zu besetzen und warum verlässt sie sich nicht allein auf sozialpolitische Forderungen? So, und jetzt kommen wir aber zu einem bemerkenswerten Widerspruch. Denn bei allen von mir bereits genannten Autorinnen und Autoren ist die Forderung nach einem echten Patriotismus oder nationale Befreiung oder was ich jetzt eben alles zitiert habe, ist nicht einer Haltung geschuldet, man hätte sich irgendwie der NSDAP anpassen müssen. Allen Autorinnen und Autoren ist eine antifaschistische Grundhaltung gemeinsam. Wenn es zu solchen Kooperationen kam, und einer der bekanntesten ist der Berliner Verkehrsbetriebestreik von 1932, an dem sich Mitglieder der kommunistischen Gewerkschaften ebenso beteiligten wie Mitglieder der nationalsozialistischen Betriebszellen, dann sind Leute wie Evelyn Anderson entsetzt. Und in ihrem Buch Hammer oder Amboss schreibt sie von einer perversen Einheitsfront. Also, Zitat: In einigen Stadtteilen Berlins holt sich das groteske Schauspiel, dass Kommunisten und Nationalsozialisten Arm in Arm standen, unter dem Klappern ihrer Sammelbüchsen die vereinbarte Parole ausriefen für den Streikfonds der RGO, der Revolutionären Gewerkschaftsorganisation, für den Streikfonds der NSBO, der NS-Betriebszellenorganisation. Der Anblick, so Evelyn Anderson weiter, der Anblick dieser perversen Einheitsfront war für die meisten Gewerkschaftler, Sozialisten und sogar für viele Kommunisten so abstoßend, dass sich die ursprüngliche Sympathie für den Streik und die Streikenden in Abscheu und Feindseligkeit verwandelte. Also ganz klares antifaschistisches Ausdruck einer ganz klaren antifaschistischen Haltung. Also wenn Evelyn Anderson gleichzeitig empfiehlt, dass man patriotisch sein soll, meint sie damit nicht in irgendeiner Weise in die Nähe der NSDAP zurück. Diese historische Begebenheit dient übrigens auch als Grundlage für Hannah Arendts Sichtweise einer tiefergehenden Gemeinsamkeit zwischen Nationalsozialismus und kommunistischer Bewegung zu einer bestimmten Zeit, also dem, was heute als Totalitarismus-Theorie gehandelt wird. Ich will eigentlich an dieser Stelle nur sagen, dass Hannah Arendts Blick da ein bisschen differenzierter ist als die meisten Totalitarismus-Theoretiker heutzutage, denn sie spricht von einer bestimmten Phase unter Stalin, wo sie eine Ähnlichkeit sieht und nicht generell zwischen Kommunismus und Nationalsozialismus. Aber das wäre ein Thema für einen eigenen Vortrag. Neu ist allerdings diese Sichtweise nicht, dass sich die beiden republikfeindlichen Parteien ähnlicher sind, als sie vielleicht wahrhaben wollen. Und jetzt bin ich bei dem Vorwurf von der SPD an die KPD, es wären Kommunazis. Der Ausdruck Kommunazis stammt von einem Wahlplakat der SPD aus dem Jahre 1932. Ich habe das nicht als Bild gefunden. Ich habe allerdings dieses relativ ähnliche Bild gefunden oder ein Bild mit einer ganz ähnlichen Aussage aus dem gleichen Wahlkampf. Aber auf diesem Wahlplakat von 1932, wo der Begriff auftaucht, heißt es ganz eindeutig: Kommunisten und Nationalsozialisten kämpfen gemeinsam, der gleiche Terror, die gleichen Lügen, der gleiche Hass eint sie. Beide erfüllen den gleichen Zweck, die Einheit der Arbeitenden zu stören. Das Großkapital weiß, was es an den Kommunazis hat. Die Kommunisten haben dem Faschismus den Weg bereitet. Wer kommunistisch wählt, wählt nationalsozialistisch. Hier im Bild eine relativ ähnliche Aussage. Also entweder die einen, die Nazis oder die KPD, kann man beide nicht wählen. Man muss sozialdemokratisch wählen. Und diese Vorwürfe der SPD schlossen auch den Vorwurf ein, dass die Kommunisten auch Antisemiten seien. Am 16. Mai 1930 berichtete der Vorwärts, Zitat: Kommunisten und Nationalsozialisten brüllten in holder Einheitsfront ununterbrochen Juden raus und hätten mit diesem Ruf Reichstagsdebatten gestört. Ich finde es schwer, ich bringe das jetzt als Beispiel, ich finde es schwer, über sowas zu urteilen, denn diese Behauptung lässt sich von heute aus nicht mehr überprüfen, oder ich habe jedenfalls keine Möglichkeit gesehen, das zu überprüfen. Diese Aussage war damals im Vorwärts fett gesetzt und wie eine Zwischenüberschrift vom Text abgehoben, also das sprang sofort ins Auge, dass Kommunisten und Nationalsozialisten gemeinsam Juden rausgebrüllt hätten. Ich halte das, also wenn man mir jetzt sagt, so, jetzt sag mal, kann das stimmen, kann es nicht stimmen, ich will es nicht ausschließen, ich halte es für nicht ganz plausibel, ich halte etwas anderes für deutlich möglicher, das kann ich auch gleich begründen, warum. Im Grunde genommen ist es ja der spiegelbildliche Vorwurf von dem, was die KPD ganz offiziell und ununterbrochen vertreten hat. Also die SPD wirft der KPD vor, sie hängt mit den Nazis zusammen, und die KPD hat die ganze Zeit die These, es gibt den Sozialfaschismus und es gibt den Nationalfaschismus, letztlich sind beide Formen von Faschismus. Also es ist ja ein spiegelbildlicher Vorwurf. Die Sozialfaschismus-These war übrigens nicht ganz neu. 1921 hat bereits die Rote Fahne einen dickbäuchigen SPD-Vertreter, der wie Friedrich Ebert aussieht, vereint mit einem dickbäuchigen Mann, auf dessen Arm ein Hakenkreuz prangt, dargestellt, wie sie auf hungernde Kinder verweisen, um sich gegenüber der französischen Entente und gegenüber dem französischen Proletariat als hungerleidend darzustellen, obwohl sie gleichzeitig an einem reich gedeckten Tisch sitzen. Also das ist das erste Beispiel, das ich gefunden habe in der Tageszeitung der KPD dafür, dass ein Zusammenhang hergestellt wird zwischen SPD und Nationalsozialisten. Was ich mir eher vorstellen kann, wie gesagt, ich kann es nicht abschließend beurteilen, was ich mir eher vorstellen kann, ist, dass die Mitglieder der KPD nicht Juden rausgerufen haben. Das wäre tatsächlich, wenn das jemand belegen könnte, wäre das Wahnsinn. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie Judas rausgerufen haben. Das ist gerade durch den gleichen Klang, ist das eine gewisse Nuance. Ich habe das an verschiedenen Stellen gefunden innerhalb der Forschung. Im Januar 1931 ist Walter Ulbricht auf einer Versammlung der NSDAP aufgetreten, ganz gemäß dem, was er gefordert hat. Er hat vor 4000 Menschen gesprochen. Goebbels und er waren beide auf der Bühne. Und über diese Gelegenheit heißt es in einem Geschichtsbuch, was ich gefunden habe, dass die Kommunistinnen und Kommunisten im Publikum hätten Juden rausgerufen, als Josef Goebbels die Bühne betreten hat. Das gab es von den Arbeiterparteien häufiger, dass sie gerade Josef Goebbels immer nachgemacht haben und ihm dann gesagt haben, naja, also wenn hier jemand irgendwie jüdisch ist, dann du. Und haben zum Beispiel seinen Namen in Goebbels verändert, damit er so ein bisschen diesen jüdischen Klang erhält. Wie gesagt, auch das finde ich nicht so plausibel wie die Vermutung, die ich wiederum in einer Ulbricht-Biografie gefunden habe, dass nämlich die Rufe Judas raus gelautet hätten. Warum halte ich das für wahrscheinlicher? Weil Judas ständig benutzt wurde von der KPD und die KPD vielleicht wirklich der Meinung war, das heißt ja einfach nur Verräter, aber Judas ist eben auch ein beliebter Begriff bei Nazis und Völkischen gewesen. Und spätestens das hätte Leute innerhalb der Linken davon abhalten sollen, diesen Begriff zu benutzen. Er hat aufgrund der antijudaistischen Tradition immer einen oder meistens einen antisemitischen Beiklang, gerade in diesem Kontext. Und das ist von der Roten Fahne an einem Tag nach der Machtübernahme der Nazis. Und da werfen sie der SPD vor, dass sie Judasse wären. Das haben sie auch schon häufiger gemacht. Und außerdem in klassischer nationalistischer Manier werfen sie der SPD hier Hochverrat vor. Also auch da bleibt sich die nationalistische Sprache gleich. Oder die nationalistische Terminologie gleich. Und das ist das Foto, was sich sogar in der offiziellen Geschichtsschreibung findet. Also in der offiziellen Geschichtsschreibung der DDR. Das ist nämlich aus der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung aus Berlin-Ost. Und da sieht man Walter Ulbricht reden. Ich glaube, mir ist beim Scannen dieses Fotos irgendwas passiert, dass es so ein bisschen aussieht, als würde er den Hitlergruß machen. Das glaube ich auch nicht, dass er das macht, sondern es sieht im Buch eher so aus, wie er macht gerade so eine Handbewegung, um irgendwie seinen Redefluss zu unterstreichen. Und dieser Mann im Vordergrund, der seinen Kopf aufstützt, das ist Josef Goebbels. Also die beiden Herren sind auf einer Bühne. Der Abend endete in einer Saalschlacht, bei der über 100 Menschen verletzt wurden, 12 von ihnen schwer. Trotzdem feierte die Rote Fahne einen Tag später Ulbrichts Auftritt mit dem Leitartikel »Unser Sieg, Goebbels Niederlage«. Und 2 Tage später druckte sie Ulbrichts Rede unter der Überschrift »Genosse Ulbrichts Abrechnung mit den Nazis, sein Aufruf zur Einheitsfront aller werktätigen Schichten gegen Volksausplünderung und Jungsklaverei«. Wie sah diese sogenannte Abrechnung mit den Nazis aus? Ulbricht warf der NSDAP-Führung vor, dass sie sich an der Volksausplünderung beteiligen würde. Zitat, Nazis schenken Millionären weitere Millionen, während das arbeitende Volk hungert. Angeblich führen die Nazis den Kampf gegen die Volksausplünderer, aber in Wirklichkeit schenken sie ihnen Riesensubventionen. Mehrmals stellte Ulbricht in seinem Vortrag, der in der Roten Fahne dokumentiert wurde, Verbindung zwischen NSDAP-Führung und dem Kapital her Und das aktuellste, der aktuellste Beleg für diese Argumentationslinie war wenige Tage alt. Wie Ulbricht ausführte, die Rote Fahne gab diese Passage, die ich jetzt, eigentlich schon anwerfen kann, mit einem Zwischenruf wieder, der dann später in den Ulbricht-Werkausgaben der DDR fehlte. Also Ulbricht, Redetext. Am 21. Januar stimmten die Naziführer für die Subvention der Mansfeld AG von 7 Millionen Mark. Die Herren Otto Wolf, Jakob Goldstein und Co. Und an dieser Stelle gibt es einen Zwischenruf. Der Jude Otto Wolf, der Jude Goldschmidt und Ulbricht weiter. Jawohl, dem jüdischen hundertfachen Millionär Otto Wolf wurden noch weitere Millionen geschenkt, aber dafür haben die nationalsozialistischen Führer gestimmt. Da es sich ursprünglich um eine Versammlung der NSDAP handelte, kann man davon ausgehen, dass der Zwischenruf von einem Nazi kam. Aber Ulbricht hat diese Charakterisierung nicht als antisemitisch zurückgewiesen. Er hat noch nicht mal gesagt, das ist doch völlig irrelevant, ob dieser Mann jüdisch wäre oder nicht, sondern hat das aufgenommen und versucht, in seine eigene Argumentation zu integrieren. Und die eigentliche Pointe ist, dass er dem Nazi entgegenhält, ja, die jüdischen Millionäre, das jüdische Kapital hängt mit eurer Führung zusammen. Eure NSDAP-Führer sind mit denen vereint. Und das ist keine neue Haltung. Die habe ich in der Roten Fahne auch schon früher gefunden. Sehr plakativ in dieser Karikatur aus dem Jahr 1923. Und um die angebliche Verbindung auch noch besonders deutlich zu machen, hat sie auch noch den Titel bekommen, Hakenkreuzparade vor Hakennasen. Also auf Englisch kann man das zum Beispiel nicht so einfach sagen, da hat es nicht diesen Gleichklang, aber im Deutschen funktioniert es. Und auch hier, also die Überschrift Geld stinkt nicht oder so sieht der Antisemitismus aus, soll eben heißen, nee, Geld nehmen die Völkischen, die Faschisten, die Nazis von allen, auch vom jüdischen Kapital. Und sie werden nicht nur als Hakennasen bezeichnet, sondern werden auch noch in klassischer antisemitischer Weise dargestellt, also mit Hakennasen, mit hängenden Augenlidern, schlecht rasiert, obwohl sie gleichzeitig reich sind und sich durchaus Körperpflege und so weiter sehr gut leisten können, auch elegante Kleidung tragen und angeblich steht das jüdische Kapital also triumphierend, froh über die Nazis neben der Demonstration. Und Thälmann wies im gleichen Jahr wie Ulbricht in einer Rede darauf hin, dass die NSDAP einen Kredit über 7 Millionen Mark, Zitat, für den Mansfeld-Konzern der jüdischen Großbankiers und hundertfachen Millionäre Wolf und Goldschmidt bewilligt habe. Mitunter fehlte dieser Hinweis auch, dass die jüdisch wären, das konnte man aber auch als bekannt voraussetzen. Das ist aber nur eine Facette. Der grundsätzliche Punkt, um den es mir heute jedenfalls geht, ist die Besetzung des oder die ganze Vorstellung der Nation und der nationalen Befreiung. Also nochmal zum Titel des Parteiprogramms, das die KPD 1930 verabschiedete, Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes. Denn dieses Parteiprogramm ist eine Reaktion auf die Wahlerfolge der NSDAP. Und bemerkenswerte Stoßrichtung ist, dass die KPD in diesem Parteiprogramm sich erstmal mit der NSDAP beschäftigt und dann den Namen der NSDAP auseinandernimmt und ihnen alles abstreitet, was in ihrem Namen behauptet wird. Und zwar nicht nur, dass es sich um eine sozialistische Arbeiterpartei handeln würde, sondern auch, dass es sich um eine nationale Partei handeln würde. Einer der ersten Sätze aus diesem Parteiprogramm lautet, die Faschisten, Nationalsozialisten, behaupten, sie seien eine nationale, eine sozialistische und eine Arbeiterpartei. Wir erwidern darauf, dass sie eine volks- und arbeiterfeindliche, eine antisozialistische, eine Partei der äußersten Reaktion, der Ausbeutung und Versklavung der Werktätigen sind. Und weiter im Text wird dann der Nationalsozialismus als nationalverräterischer Faschismus bezeichnet. Und die einzige Partei, die nämlich wirklich die nationale Partei wäre oder sein soll, ist dann eben die KPD, obwohl sie gleichzeitig die internationale Partei ist. Und in diesem Parteiprogramm erklärte die KPD einerseits, es sei nötig, gegen den Feind im eigenen Land vorzugehen, und andererseits richtete sich das Programm gegen den, Zitat, fortgesetzten Hoch- und Landesverrat an den Lebensinteressen der arbeitenden Massen Deutschlands. Also da kommt genau wieder dieses nationalistische Vokabular her oder rein, Hoch- und Landesverrat. Ein Jahr später, nach diesem Programm, gab die KPD eine neue Parole aus, nämlich die Volksrevolution, die das Zentralkomitee bekannt gab. Damit wird die Losung der Volksrevolution zur strategischen Hauptlosung der Partei. Die Volksrevolution ist nur ein Synonym der proletarischen sozialistischen Revolution. Wenn man aber von Volksrevolution spricht, fällt es schon etwas schwerer, sich von dem Nazi-Schlagwort der Volksgemeinschaft zu distanzieren, den die KPD ablehnte. Trotzdem erinnerte das Schlagwort Volksrevolution so sehr an Volksgemeinschaft, dass es bei anderen Parteien auf deutliche Kritik stieß, auch innerhalb der kommunistischen Linken. Der bekannteste marxistische Kritiker dieses Schlagworts war Leo Trotzki, der unter dem Titel Gegen den Nationalkommunismus 1931 Folgendes schrieb: Unter den gegenwärtigen Verhältnissen in Deutschland verwischt die Losung einer Volksrevolution die ideologische Demarkation zwischen Marxismus und Faschismus und versöhnt Teile der Arbeiterschaft und des Kleinbürgertums mit der faschistischen Ideologie. Da sie ihnen gestattet zu glauben, dass sie keine Wahl treffen müssen, wenn es doch in beiden Lagern um eine Volksrevolution geht. Und nun komme ich zu der Forschungslücke oder auch zu der Lücke in meinem Vortrag. Ich hätte gerne für die SPD ähnliche Beispiele vom Ende der 20er Jahre, aber wie gesagt, das müsste noch jemand machen. Ich habe allerdings Belege aus Anfang der 20er Jahre oder auch aus Mitte der 20er Jahre, die sich vor allen Dingen bei Michael Wild finden, der sich seit einigen Jahren mit diesem Konzept Volksgemeinschaft beschäftigt und sich damit beschäftigt, warum dieses Konzept weit über die NSDAP hinaus beliebt war. In dem SPD-Parteiprogramm von 1921 hieß es, Zitat, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ist die Partei des arbeitenden Volkes in Stadt und Land. Sie erstrebt die Zusammenfassung aller körperlich und geistig Schaffenden, die auf den Ertrag eigener Arbeit angewiesen sind, zur gemeinsamen Erkenntnissen und Zielen, zur Kampfesgemeinschaft für Demokratie und Sozialismus. Und 1925 hieß es aus dem Hof-Geismar-Kreis, Sozialismus bedeutet keineswegs das Ende, sondern die Vollendung der nationalen Gemeinschaft, nicht die Vernichtung der nationalen Volksgemeinschaft durch die Klasse, sondern die Vernichtung der Klasse durch eine wahrhaft nationale Volksgemeinschaft. Und der Hof-Geismar-Kreis hat sich parteiintern zwar nicht durchgesetzt, so Michael Wild, aber etliche seiner Protagonisten wie Theodor Haubach oder Carlo Mierendorf blieben engagierte und einflussreiche Sozialdemokraten im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold. Ich habe für antisemitische Bemerkungen, und jetzt komme ich quasi zu meinem vorletzten Punkt, ich bin auf einige antisemitische Bemerkungen von Mitgliedern, von führenden Mitgliedern der KPD eingegangen oder auch auf Beispiele aus der KPD-Presse. Und um nochmal zwei Kernmomente zusammenzufassen, was diese linke Variante des Antisemitismus auszeichnet, ist, dass sie sich gleichermaßen gegen ein irgendwie geartetes jüdisches Kapital richtet und gleichzeitig gegen die Nazis, gegen die Antisemiten, gegen die Völkischen, wie zum Beispiel Walter Ulbricht das gemacht hat. Und zweitens gehört zu diesem linken Antisemitismus sehr oft die Vorstellung, Judenfeindschaft sei letztlich Antikapitalismus oder, um eine August Bebel zugeschriebene Formulierung zu zitieren, Antisemitismus sei der Sozialismus der dummen Kerls. Und jetzt muss ich zurückgehen in das Jahr 1923, um deutlich zu machen, dass es durchaus in der SPD auch genau diese Haltung gab. Und ich vermute, die ist nicht verschwunden in den nächsten 10 Jahren. 1923, um mal kurz die Situation zu charakterisieren, 1923 ist das Jahr, in dem Hitler das erste Mal versucht, an die Macht zu kommen und in München einen hoffnungslosen Putschversuch unternimmt im November. Kurz darauf wird die NSDAP verboten, die KPD wird auch verboten. Aber es passiert noch etwas, von dem ich immer nicht weiß, inwieweit das bekannt ist. Es kam im November 1923 in Berlin zu einem 2 Tage dauernden Pogrom im Berliner Scheunenviertel. Dieses Ereignis habe ich lange Zeit verglichen mit den Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen Anfang der 90er Jahre, aber nach dem, was ich jetzt darüber weiß, würde ich sagen, es war noch mehr. Also Menschen wurden, Bewohnerinnen und Bewohner des Scheunenviertels, das dafür bekannt war, dass dort viele Jüdinnen und Juden aus Osteuropa hingezogen waren, wurden auf offener Straße überfallen, ausgezogen und beraubt. Geschäfte wurden demoliert, in Wohnungen wurde eingedrungen, randaliert, Autos wurden angehalten und die Insassen verprügelt. Und was sich unterscheidet von den Ereignissen in Rostock-Lichtenhagen, es gab Agenturmeldungen aus der Zeit, dass sich rund 30.000 Menschen an diesen Gewalttaten beteiligt haben. Die Polizei hat spät reagiert und es ist deswegen eher verwunderlich, dass es keine Toten gegeben hat. So jedenfalls kann man über diese Zeit lesen. Und es war offensichtlich, und dafür gibt es Fotobeweise, es war offensichtlich, dass sich diese Plünderungen ausschließlich gegen die jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner des Scheunenviertels richteten, denn einige nicht-jüdische Geschäftsleute, und davon gibt es Fotos, hatten in ihren Schaufenstern Schilder mit der Aufschrift christliche Kaufleute angebracht, um sich vor Plünderungen zu schützen. Was auch deutlich macht, dass es vielleicht nicht ganz spontan entstanden ist. Für dieses Pogrom wurden zur Zeit der Warmen Oblik, wie auch später in der Forschung, völkische Agitatoren verantwortlich gemacht. Der Vorwärts schrieb am 7. November 1923, Zitat, deutsch-völkische Agitatoren haben missleitete Massen zu Pogromen aufgepeitscht. Der große Sturm auf das Berliner Judenviertel ist sorgfältig und mit kühler Berechnung von deutsch-völkischen Demagogen vorbereitet worden, um die verfahrene politische Lage in Deutschland katastrophal zu steigern und die Massen den dunklen Zwecken des Faschismus nutzbar zu machen. Allerdings gibt es bis heute für diese Auffassung keine Belege. Es sei, so schreibt Dirk Walter in seiner Untersuchung über antisemitische Gewalt während der Weimarer Republik, es sei nicht erwiesen, dass vor den Arbeitsämtern völkische Agitatoren die Menge aufgehetzt hätten. Es ist also ebenso möglich, dass die an dem Pogrom Beteiligten von selbst die Bewohnerinnen und Bewohner des Scheunenviertels für die ökonomische Krise verantwortlich machten. Und 1923 ist das Jahr dieser unglaublichen Inflation, also wo Güter des täglichen Lebens Millionen und Milliarden kosteten. Und der Vorwärts schrieb weiter am 7. November 1923, Arbeiter, Genossen, durch Ausplünderung von Juden kommt ihr der kapitalistischen Ausbeutung nicht bei. Wenn Kohn heute nicht mehr wuchern kann, wuchern morgen Thyssen und Stinnes umso mehr. Der jüdische wie der christliche Ausbeuter, der schwarze wie der weiße Jude werden erst fallen, wenn der Kapitalismus fällt. Nur ein wurzeltiefer Eingriff in die kapitalistische Ausbeutungswirtschaft kann das deutsche Volk retten. Und das ist das, worauf es mir ankommt in der Analyse auch später des Nationalsozialismus. Hier wird ja nicht dem Judenhass das Wort geredet, auf den ersten Blick. Also es wird klar gesagt, der Antisemitismus ist falsch und man soll sich davon distanzieren. Es ist allerdings bemerkenswert, dass die SPD, wenn man dem Wortlaut hier nachgeht, davon ausgeht, dass ihre eigene Klientel zumindest beteiligt gewesen sein könnte. Also sie spricht ihre eigene Klientel an und will sie davon abhalten, sich daran zu beteiligen. Und das gleiche Muster wie auch bei der KPD. Beide Parteien distanzieren sich eindeutig von dem Judenhass der Rechten und verurteilen antisemitische Gewalt. Völlig klar. Aber zugleich vermuten beide Parteien hinter dieser Gewalt einen verkappten Antikapitalismus und um dieses Potenzial auszuschöpfen, spielen sie auch das Spielchen ein bisschen mit und reproduzieren antisemitische Bilder, in diesem Zitat besonders deutlich darin, dass sie von einem jüdischen Kapitalisten Kohn sprechen und ihn mit Thyssen und Stinnes gleichsetzen. Es gab aber kein Unternehmen Kohn, was annähernd diese ökonomische Macht der Großunternehmen Thyssen und Stinnes gehabt hätte. Also das ist nur ein Name, ein jüdisch konnotierter Name. Und dann, und das macht es vielleicht noch krasser, gebrauchte die SPD hier eine antisemitische Redeweise, von der ich gar nicht weiß, ob man sie heute noch versteht. Sie sprechen von den schwarzen und den weißen Juden. Diese Redeweise hieß bei den Nazis, bei den Völkischen, die schwarzen Juden, das sind die wirklichen Juden, die reich sind, und die weißen Juden sind die Christen, die sich benehmen wie die Juden. Und da, also deutlicher kann man, glaube ich, die antisemitische Sprache nicht reproduzieren, also wenn man sich so tief da rein begibt. Und das ist ein Problem, von dem ich glaube, dass man das auch auf die Gegenwart übertragen kann, dass man meint, man könnte den Antisemitismus oder auch den Rassismus nutzen aus linker Perspektive. Man könnte hinter dem Rassismus und dem Antisemitismus irgendetwas entdecken, was eigentlich der eigenen Politik entspricht, dass sein Ausdruck irgendeines, wie es gerne heißt, verkürzten Antikapitalismus, den man deswegen nur verlängern müsse, um die Leute hinter sich zu kriegen. Aber Rassismus und Antisemitismus sind Erklärungsmuster der Gesellschaft, die sich selber genügen. Die müssen sich nicht, die muss man nicht, die kann man nicht verlängern oder da kann man nicht drauf aufbauen. Und wie gesagt, meine vorläufige These ist, das hat die SPD auch Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre noch gemacht. Ich habe mit Walter Benjamin angefangen. Ich habe zugegeben, dass Walter Benjamin ein schwieriger Autor ist. Zum Abschluss will ich versuchen, den Punkt, der mir bei Walter Benjamin relevant erscheint, nämlich den Fokus auf die Arbeit, auf das falsche Bild der Arbeit, nochmal an einem sehr plakativen Beispiel deutlich zu machen. Diese Titelseite mit dieser Abbildung, die rote Fahne, erscheint 1925 zu einer Zeit, als völkische, nationalsozialistische Parteien nicht als große Bewegung erkennbar waren. Diese Titelseite ist also keine Reaktion auf den Wahlsieg irgendeiner rechten völkischen Partei, obwohl einem die Darstellung und auch die Sprache heute vorkommt wie die Sprache von rechts. Nach meiner Auffassung sind das aber klassische Bilder der Linken. Und ich glaube, dass ich daran deutlich machen kann, inwiefern hier die fehlende Kritik an dem, was Arbeit ist, genau dazu führt, dass man doch eine Schnittmenge bilden kann mit dem Nationalsozialismus. Also, man sieht einen kräftigen Arbeiter, der nun wirklich nicht so aussieht, wie Arbeiter zu der Zeit ausgesehen haben. Und also, der hat helle Haare, der passt sehr gut in spätere Nazi-Ikonografien. Aber lassen wir diesen Punkt mal beiseite. Was wir auch beiseite lassen, dass hier ein Mann repräsentativ steht für das Proletariat und keine Frau, keine Familie, sondern ein Mann. Also klassische Männlichkeitsbilder, aber das ist auch ein Punkt für einen anderen Vortrag. In der einen Faust, in seiner linken Faust, hält er einen Kapitalisten. Die Kapitalisten kann man zu der Zeit immer noch erkennen daran, dass sie einen Zylinder tragen, also auf Karikaturen jedenfalls. In der rechten Faust trägt er einen Großgrundbesitzer. Und wenn man die Worte erstmal weglassen würde, dann wäre schon klar, was der gleich macht. Der wirft die raus. Und dieser mächtige Arbeiter steht mit seinem rechten Fuß in einem Dorf oder in einer kleinen Stadt. Und mit dem linken Fuß steht er in einer Industrie. Und dieses griffige Bild, ohne, wenn man den Text weglassen würde, sagt schon, okay, man muss die Großgrundbesitzer rauswerfen, man muss die Kapitalisten rauswerfen, aber der Rest ist für sich genommen in Ordnung. Die Arbeit bleibt, die Arbeiter bleiben, die Stadt bleibt, die Industrie bleibt. Letztlich bleibt alles so, wie es ist. Nur die Profiteure, die fliegen raus. Und dann ist die Gesellschaft befreit. Und die Sprache macht es noch deutlicher. Die beiden sollen sein wie Parasiten im Garten. Der Garten wächst besser, wenn die Parasiten weg sind. Also heißt das, Arbeit und Produktion wird noch besser, entfaltet sich noch besser. Die stören im Grunde genommen nur. Das ist diese Vorstellung. Insofern, das ist der Punkt, von dem ich glaube, dass Walter Benjamin ihn richtig erkannt hat, wenn er gesagt hat, die Arbeiterbewegung in Deutschland ging immer davon aus, sie ist quasi das Zentrum des Lebens. Sie schwimmt, sie ist der Strom, der das ganze Leben prägt. Und das geht nur darum, dass man diese Welt, diese Arbeitswelt von den störenden äußeren Einflüssen befreit. Dass solche Bilder anschlussfähig sind für die Vorstellung, ja, es gibt bestimmte Kapitalisten, die raus müssen. Ja? Und warum sind denn gerade diese Männer das da? Woher kommt das? Dass daran Nazis anknüpfen können, ist klar. Worum es also geht, ist zu zeigen, und das habe ich hoffentlich mit Postone am Anfang deutlich gemacht, inwieweit das Problem nicht in diesen beiden Männern besteht, sondern inwieweit hier in der Industrie das Problem besteht, wieso da Ausbeutung möglich ist. Also das, was Marx im Kapital unter anderem gemacht hat, eine Analyse der Produktion, eine Analyse der Mehrwert und der Mehrwertabschöpfung. Und das wiederum wäre eine linke Antwort gewesen, eine wirklich marxistische linke Antwort auf den Erfolg von Nationalsozialismus, und nicht zu versuchen, quasi deutlich zu machen, man selber wäre die eigentliche Nation, man selber wäre die Volksgemeinschaft, man selber will die Volksgemeinschaft gegen die schlechten Einflüsse verteidigen. Und nur als Anregung zur Diskussion, warum ich glaube, dass sich ähnliche Bilder auch zu der Zeit Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre in der SPD fanden. Es gibt sie auch heute noch. Und ich weiß nicht, ob sich jemand, wahrscheinlich einige von euch oder einige von Ihnen können sich noch daran erinnern, wie der Begriff Heuschrecken in die deutsche Sprache zurückgefunden hat. Der ist nämlich nicht vom Himmel gefallen, sondern der ist von Franz Müntefering 2005 ganz bewusst benutzt worden, um einen neuen antikapitalistischen Kurs der SPD zu forcieren. Bei ihm war das am Anfang noch eine Metapher, ein Sprachbild, aber seitdem hat dieser Begriff einen Furore gemacht und heute ist er fast als sachlicher Begriff auf den Wirtschaftsseiten zu finden. Und zur gleichen Zeit hat die IG Metall in ihrer Monatszeitung folgendes Cover gebracht. Letzte Bemerkung. Auf der Innenseite als Illustration für den Artikel, um den es ja eigentlich geht, sieht man, wo die Mücken ihren Rüssel reinstecken. Sie stecken in den Fabrikschlote der Firmen. Und genau das ist diese Vorstellung, die sich hier auch schon findet. Das sind äußere fremde Einflüsse, die irgendwie in eine an sich gesunde Produktion und Arbeitswelt hineindringen. Okay, vielen Dank für das Interesse.